Die Weiber am Thesmophorenfest, dritte Szene. Der Chor, Menesilochos, Kritela, dann Euripides, ein Prytane mit einem Polizeischergen. Menesilochos, da wacht und guck ich blind mich, er kommt nicht, warum wohl bleibt er aus? Gewiss, er schämt sich seines frostgen Palamedes selbst, mit welchem Drama lock ich wohl ihn her? Ich hab's, die neue Helena, die führ ich auf, als Frau bin ich schon kostümiert. Kritella, was munkelst du, was rollst du so die Augen? Unhold wird gleich dir Helena erscheinen, wenn du nicht ruhst, bis der Prytane kommt. Menesilochos, deklamiert. Das sind des Nils jungfräulich schöne Wellen, die Stadt des Himmelstaus, Ägyptens weiße gefüllt und schwarz bekleistert Volk benetzen. Kritella, Lichtgöttin Hekate, ist das ein Schurke? Menesilochos, mein Vaterland, kein unberühmtes, ist Sparta, mein Vater Tyndareus. Kritella, der wäre dein Vater, Lügner du, früh nun das ist's. Menesilochos, ich heiße Helena. Kritella, ein Weib schon wieder, eh du gebüßt fürs erste Weibertum? Menesilochos, viel Seelen rafft um mich an des Kamandros Stromflut, der Tod hinweg. Kritella, warum nicht dich? Menesilochos, hier bin ich, doch mein armer Menelaos, mein Gatte, kommt noch immer nicht, warum denn leb ich noch? Kritella, weil du zu schlecht den Raben. Menesilochos sieht den Euripides kommen. Ha, was umfächelt mir so lind die Seele? Lass, Zeus, die nahe Hoffnung mich nicht täuschen. Euripides tritt auf, deklamiert. Wer ist der Herrscher dieses festen Schlosses? Herbergt er wohl Fremdlinge, die im Sturm auf wilder See durch Schiffbruch schwer gelitten? Menesilochos, dies der Palast des Proteus. Euripides, welches Proteus? Kritella zu Menesilochos, du Erzspitzbub, zu Euripides, weiß Gott, er lügt, denn tot ist seit 10 Jahren schon der Proteas. Euripides, wie heißt das Land, das unser Kiel erreicht? Menesilochos, Ägypten. Euripides, weh, wo bin ich hin verschlagen? Kritella, du glaubst ihm, dem Verworfnen, der zum Narren dich hält, dies ist der Thesmophorentempel. Euripides, ist Proteus drinnen oder fern entrückt? Kritella, noch seekrank bist du, fremder Mann, du hörst, dass Proteas gestorben ist und fragst noch, ob er drinnen oder fern entrückt? Euripides, gestorben? Ach, wo ist sein Grab erhöht? Menesilochos, dies ist sein Grabmal hier, auf dem wir sitzen. Kritella, der Henker holt dich, und er holt dich sicher ein Grabmal, magst du den Altar zu nennen? Euripides, warum erkorst du diese Gruft zum Sitz, leinwandverhüllte Frau? Menesilochos, ach, ach, man zwingt zur Eh und Hochzeit mich mit Proteus Sohn. Kritella, was lügst du wieder vor dem Fremden, Schlingel? Zu Euripides, Herauf, o Fremdling, kam er zu uns Frauen, der Gauner, nur um goldnen Schmuck zu stehlen. Menesilochos zu Kritila. Du belfre nur, bewirf mein Haupt mit Schimpf. Euripides. Wer ist das Weib, die so dir Hohn spricht? Fremde? Menesilochos. Theone, Proteus Tochter. Kritila. Nein, die Tochter Antitheos, Kritila, von Gagetos bin ich und du ein Schuft. Menesilochos. Sprich, was du willst, nie frei ich deinen Bruder, untreu meinem Gemahl vor Troja, meinem Menelaos. Euripides. Was sagst du, Weib? Lass mich dein Aug anstrahlen. Menesilochos. Kann ich's mit der entehrten Wang? O Scham! Euripides. Was ist das? Mich erfasst Sprachlosigkeit. Welch Antlitz, Götter, Weib, wer bist du? Sprich! Menesilochos. Und wer bist du? Mich drängt die gleiche Frage. Euripides. Bist du Hellenin oder hier geboren? Menesilochos. Hellenin, aber gib von dir auch Kunde. Euripides. Der Helena leibhaftig gleichst du, Frau. Menesilochos. Dem Menelaos du, gegen das Publikum. Kohlstrunkgesicht. Euripides. Erkannt hast du den Unglückseligsten, Menesilochos. Spät in der Gattin Arme kehrst du, komm, umschling mich, Gatte, nimm mich mit, komm, lass dich küssen, führ mich fort, fort, fort, komm, komm geschwind. Kritila, dazwischenfahrend, halt, halt, wer fort dich führt, den prügel ich mit der Fackel, dass er heult. Euripides. Mich hindern willst du, Alte, heim nach Sparta die Tyndaridin, meine Frau, zu führen? Kritila. Ha, du, ein Spitzbub, seh ich, bist auch du und sein Mitschuldiger. Nicht umsonst habt ihr ägyptisiert. Wacht nur, zu Menesilochos. Du sollst es büßen. Ha, der Prytane kommt mit seinem Sküten. Euripides. Vertrackter Streich, jetzt gilt's sich wegzustehlen. Menesilochos. Was soll denn ich Armster, tun? Euripides. Nur ruhig. Bleib, ich verlass dich nicht, solang ich atme, wenn mich nicht jeder Kniff und Pfiff verlässt. Ab, Menesilochos. Mit dieser Angel hast du nichts gefischt, der Prytane. Tritt auf mit dem Polizeischagen. Ist das der Bursch, den Kleisthenes genannt? Verkriechst du dich? Du führ hinein ins Güte, steck ihn ins Halsbrett, bind ihn an den Schandpfahl und hüt ihn. Keinen Mensch lässt du ihm sich nähern, nimm die Peitsch und haue drein, wenn einer kommt. Kritila. Jawohl, nur eben hätt ihn um ein Haar entführt ein Segelflicker. Ab, Menesilochos. Bei deiner hohlen Hand, Prytane, die so gern du hinsträgst, wenn man Geld dir bietet, gewähr nur eins, da ich doch sterben soll. Prytane. Was denn? Menesilochos. Befiehl dem Schergen, dass er mich nackt ausgezogen an den Pranger stellt, sonst werd ich alter Mann mit Safrankleid und Haub, ein Spott der Raben, die ich füttre. Prytane. Der Rat beschloss, dich, wie du bist, zu binden, dass, wer vorbeigeht, dich erkennt als Sünder. Ab. Menesilochos. O Safrankleid, was hast du angerichtet? Ich bin verloren, hoffnungslos verloren. Wird vom Skythen abgeführt. Chorführerin. Auf, lasset uns spielen und drehen den Rhein, wie es Brauch ist am Feste der Frauen, wenn der heiligen Göttinnen orgien wir und den Fasttag feiern, den Pauson mitfeiert der Mann, der das Fasten versteht und beteuert, anrufen die göttlichen Zwo, daß von einem Feste zum andern gar oft er die Fasten aufs Pünktlichste halte. Chor, Tanz und Gesang. Tretet an zum Tanz, schwingt mit geflügeltem Fuß euch im Kreis, reichet einander die Hände, im reigen Takte schreitet alle, hüpfet hurtig im Ring herum, ein wachsam Auge lasst indes nach allen Seiten schweifen unterm reigen Tanz. Preiset zumal der olympischen Götter Geschlecht und mit lauter Stimme jubelt, stürmisch, wirbelnd ihnen zu. Aber wenn einer glaubt, im Heiligtum werden wir die Frauen, die Männer schmähen, o, der irrt sich sehr. Nun, wohlan, stellt zuerst zur neuen Weise des verschlungenen Reigentanzes schön in Ordnung, stellt euch auf. Voran nun schreitet, den Musengott preist laut und die Jägerin Artemis mit dem Bogen die keusche Herrin. Heil, heil dir, o Schützin, verleihe den Sieg uns. Hera, die Ehegöttin, Lob preisen wir von Herzen, die gern im Tanz mitscherzt und aufbewahrt den Schlüssel zur Brautkammer. Hermes, den Gott der Weiden, flehen wir und die trauten Nymphen an und Pan, uns zuzulächeln und gütig sich unserer Rundtänze zu freuen. Wohlauf, lasst uns mit Anmut den neuen Tanz beginnen, lasst scherzen uns, ihr Frauen, nach altem, heil'gem Brauch, streng halten wir ja die Fasten. Hopp heisa, dreht euch mit taktgerechtem Fuß, lasst voll das Lied ertönen, du selbst sei unser Führer, Efeu bekränzter König, Bacchos, wir wollen schwärmend mit Sang und Tanz dich feiern. Evoe dir, o Zeus Sohn, Bromios, Semeles Sprosse, der den Chören hold im Gebirg, bei den lieblichen Liedern der Nymphen, Evoe, Evoe, Evoe, mit Jubel im Tanze, und ringsum, Evoe, halt es tönend zurück vom Kithäron, von schwarz umschatteten Höhen, von laubigen Wäldern, Fels und Schluchten zurückbraust's, und rund um dich aufsprossend rankt sich empor der grüne Efeu.